Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Jecken oder auch Nicht-Jecken, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und unser Thema heißt Ich kann nicht anders. Stichwort Sexsucht, Stichwort Eifersucht, Drogensucht, Alkoholsucht oder dahinter könnten auch Marotten stecken oder Rituale, von denen ihr sagt, ich kann einfach nicht anders, ich bin so drauf. Irgendwie wie von Zauberhand muss ich dieses und jenes immer wieder tun. Ich bin da nicht Herr meiner selbst. Das ist unser Thema heute Nacht. Ich kann nicht anders. Und wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 kostenfrei und die Faxnummer auch wie immer kostenfrei 0800 5678 110. Erst Herr Anrufer heute Nacht ist der Mike und Mike ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Mike. Und zwar, ich habe das Problem, ich kann nicht treu bleiben. Was kannst du nicht? Ich kann nicht treu bleiben. Du kannst nicht treu sein. Nein. Das ist natürlich ein absolutes Karnevalsthema. Aber du kannst. Aber bei dir ist es so, dass du nie treu sein kannst. Nicht nur während der Karnevalszeit. Ja, ganz genau. Das ist eigentlich das ganze Jahr über. Bist du denn in einer festen Partnerschaft? Nein, zurzeit nicht. Ja gut, dann ist es ja. Muss man ja nicht treu sein. Nee, aber auch wenn ich eine feste Beziehung habe und selbst da bin ich auch eine der Treueste. Wie lange liegt deine letzte Beziehung zurück? 3-4 Wochen jetzt. Ach so, also ganz frisch noch. Und ja. wie lange dauerte die? Ich hoffe auch nicht nur 3-4 Wochen. Doch, 3 Wochen. Aber drei Wochen. Ich bin nicht dahin hinaus, dass ich fremdgegangen bin, sondern sie ist weggezogen von mir. Ach so. Und das war dann schon Grund für dich, das zu beenden? Ja gut, es ist halt eine weitere Strecke. Sie wohnt jetzt in Polen. In Polen? Ja. Ja. Gut, das ist jetzt ein Nebenthema. Kommen wir zu dem Hauptthema, du kannst nicht treu sein. Ja. Erzähl mir mal, wie lange deine längste Beziehung gedauert hat. Das waren 4,5 Jahre. 4,5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ja. Und wie oft bist du in diesen 4,5 Jahren fremdgegangen? Also an Zahlen könnte ich jetzt nicht sagen, aber es waren doch schon einige Male. Also wenn sich die Gelegenheit ergeben hatte, und hat es ja auch direkt ausgenutzt. Das heißt, du kannst das an Zahlen nicht sagen, weil es so viele waren, so viele... Seiten, Ausflüge, ja. Oder wie? Ja, genau. Seitensprünge, mir fiel das auch nicht an. Genau, ja. Ey. Und hat deine Freundin, deine damalige Freundin das mitbekommen? Einige Male schon, ja. Also sie hat aber gar nicht ermessen, was für ein Hallodria du bist. Nee, ich dachte, das war aus Versehen, Alkohol beim Spielen und sowas. Und manchmal auch gelogen, es war nicht so, obwohl es da so war und... Sag mal, Mike, warum ist das so? Warum bist du so drauf? Wenn du in einer Beziehung bist, die gut ist und du verliebt bist, warum geht das da nicht anders? Ja, ich weiß, vielleicht suche ich da einen Kick oder eine Bestätigung. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Ist das denn so in den Anfangszeiten des Verliebtseins, wenn du mit einer Frau zusammen bist, auch schon so? Oder erst wenn sich das so ein bisschen so... Eigentlich generell. Also es kann durchaus sein, dass du zwei, drei Wochen mit einer Frau zusammen bist und schon gehst du fremd. Ja, das ist natürlich wirklich eine heftige Sache. Ja. Das ist heftig. Also das ist ja schon fast eine Sexsucht, Mann. Ja, na gut, es läuft ja immer noch auf Sex hinaus. Ist auch mal, was ich einen Abend verbringt, man, da werden wir alleine, wenn es nur beim Küssen bleibt oder beim Petting bleibt. Na ja, gut, aber Petting ist ja auch ein bisschen Sex, ne? Ja, ein bisschen. Wie viele Partnerinnen hast du denn jetzt, wo du nicht gebunden bist, so im Durchschnitt im Monat, fragen wir mal so? Ja, es ist unterschiedlich, je nachdem, wie ich arbeite und wie ich weggehe. Das kann man nicht so an Zahlen festlegen, glaube ich mal. Doch, so grob kann man das schon. Sind es 4 im Monat? Sind es 2 oder sind es 30? 2, 3. 2, 3, ja. Aber dann muss es doch eigentlich, aber es hat dann noch nie so richtig gerappelt in der Kiste, dass deine Freundinnen, mit denen du zusammen bist, dir mal so richtig, dass die auf den Tisch gehauen haben. Das war nicht der Fall? Naja. Leidest du darunter oder denkst du, na, ich bin halt so, wie ich bin? Nein, ich leide schon darunter. Ich habe mit Freunden gesprochen und die meinten halt, die Richtige wäre noch dabei gewesen. Was, die Richtige? Ich habe die Richtige gesehen. Wäre noch nicht dabei gewesen. Ach so, die These ist, wenn es eine wirklich ganz tolle große Liebe ist, wo es bei dir hundertprozentig reinschlägt, dann gehst du auch nicht mehr fremd. Ja, sagen sie halt mal. Ich dachte nur, ich wäre schon frisch verliebt, aber ich sagte halt, nein, das kann nicht sein. Und ja, das sagen die Leute, was sagst du denn? Ist es ja, so? Ich war 100% verliebt, ich bin halt trotzdem fremdgegangen. Ja, also ich glaube schon, dass das so eine Art Sexsucht ist, ne? Kann sein. Klar, wenn du zu Hause ein Mädel hast und verliebt bist und guten Sex mit der hast, aber dennoch immer wieder ausscherst und rumknutscht und Petting machst und so. Naja, also im Moment bist du nicht in festen Händen. Nee. Da bin ich ja beruhigt, da kannst du ja richtig die Sau rauslassen. Ja. Ne? Und dann wünsche ich dir einfach, dass du eine tolle Frau findest und das gar nicht mehr nötig hast. Ja, das hoffe ich auch. Wärst du denn, andersrum noch gefragt, wärst du denn tolerant, wenn du mitbekämst, dass deine Freundin, mit der du zusammen bist, auch so viele Affären nebenher hat? Nee, eigentlich nicht. Nee, das würde ich doch schon extrem schocken, also kränken. Oder? Ah ja, also sexsüchtig, aber auch eifersüchtig, ne? Ja, beides zusammen. Eifersüchtig bin ich doch schon. Ja, ja. So sind die meisten dann die. Ja. Die meisten Männer. Ja, die Frauen sind manchmal auch so drauf. Ja. Mike, danke für deinen Anruf. Okay, danke, dass ich extra durchgekommen bin. Alles Gute. Und mach weiter so. Dankeschön, okay. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt, ich kann nicht anders. Ich bin besessen von. Es gibt da so Sachen, da kann ich mich gar nicht auflehnen oder ich kann mich dessen gar nicht erwehren. Wie gesagt, das kann Sexsucht sein, das kann Eifersucht sein, das kann Geiz sein. Es kann aber auch eine ernsthafte Sucht sein, eine Alkoholsucht, eine Drogensucht oder ganz bizarre Angewohnheiten vielleicht oder Rituale, denen ihr so unterworfen seid. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, gerne. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt geht es weiter. Jetzt will ich mal mit Sonja, und die ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sonja. Ja, hallo. Also ich kann nicht anders. Und zwar, ich lüge ständig. Ach. Ja. Aber es sind jetzt nicht so eine kleinen harmlosen Notlügen oder so. Es geht dann gleich richtig heftig zur Sache. Angefangen habe ich damit vor so 6-7 Jahren, also mit 15. Mhm. Und zwar fing es da an mit der größten Lüge bis jetzt, glaube ich. Da habe ich, also meistens belüge ich halt irgendwelche Freunde. Ich weiß auch nicht warum. Das passiert einfach. Und die Lüge war halt, dass ich vergewaltigt worden bin. Und das stimmte aber nicht. Das hast du Freunden erzählt oder deiner Mutter damals oder wem? Nein, meinen Eltern, denen habe ich es jetzt erst vor kurzem erzählt, aber es ist ja halt immer noch eine Lüge. Aber wem hast du es denn damals erzählt? Einfach guten Freunden. Um dich wichtig zu machen? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Hast du auch noch gesagt, dass du den Täter kennst? Nee, es war ein Unbekannter im Park. Unbekannter im Park, ja. Da warst du 14, ne? So 14, ja, 15. 15, ja. Genau. Und du hast es jetzt im Nachhinein deinen Eltern erzählt, obwohl es gar nicht stimmt? Ja. Warum? Ja, weil sich das, also, weiß nicht, kam da einfach nicht mehr raus. Eine Lüge hat die andere abgelöst sozusagen, also ja. Und na gut, aber nach 7 Jahren müsste doch eigentlich das Thema dann mal irgendwie vom Tisch sein, oder? Ja, ja, nur in letzter Zeit ging es mir dann auch öfter mal nicht so gut oder so und viele Freunde haben das dann halt auch auf die Vergewaltigung geschoben, Nachfolgen, Spätfolgen und so. Was hatte das denn, das war die erste fulminante Lüge, die du formuliert hast. Ja. Was hatte denn das damals so für eine Wirkung, als du das dann gesagt hattest? Unheimlich viel Mitgefühl und ja, also nicht Mitleid direkt, aber einfach, die haben sich alle unheimlich gekümmert. Also ich habe es auch nicht so vielen erzählt, aber es hat schon gereicht. Also warst du, kann man sagen, vor dieser Lüge eigentlich einsam und hast dich nicht so beachtet gefühlt? Nein, gar nicht unbedingt, das ist es ja. Ich verstehe ja nicht, warum ich damit angefangen habe. Ich meine, ich hatte ja gute Freunde, ich habe die Freunde immer noch, aber ja, vielleicht hatte ich Angst, die Freunde zu verlieren. Ich weiß nicht, warum. Also. So, das war jetzt ein Beispiel, ein ziemlich heftiges Beispiel, wie ich finde. Sag mal noch ein paar andere Lügen, die du so von dir gibst. Zum Beispiel, dass ich schwanger war, obwohl ich nicht schwanger war. Oder dass mein Vater gestorben ist. Also so lauter so eine Sachen. Aber du kannst doch niemandem aus deinem nahen Umfeld erzählen, dass dein Vater gestorben ist. Die wissen das doch. Ja, weiß ich nicht. Leute aus der Uni oder so, die halt... Achso, die nicht so ganz nah an dir dran sind. Ja, genau. Immer, es sind immer so Hammerlügen, ne? Ja, genau. Wo die Leute dann mit Erschrecken, Entsetzen und Mitleid reagieren. Genau. Ja. Hast du den Eindruck, dass das noch schlimmer wird, je älter du wirst? Ja, das Problem ist ja jetzt, dass die sich so eine Sorgen gemacht haben, dass sie mir geraten haben, eine Therapie zu machen. Und inzwischen bin ich auch schon bei einer Therapeutin. Und das Problem ist, ich lüge sie ja auch an. Lügst also, du mich jetzt vielleicht auch an? Nein, das ist, auch, ja, das ist ja immer so eine Sache mit dem Lügen. Ja. Dieses ist jetzt Wahrheit, was du mir sagst. Genau. Also du lügst nicht, dass du immer lügst. Genau. Ja. Ja. Mhm. Warum, also wer hat dir denn empfohlen, zu einer Therapie zu gehen? Einfach gute Freunde. Also die das auch durchblickt haben, dass da irgendwas schiefläuft bei dir und dass du lügst? Nein, dass ich lüge, das wissen sie nicht. Ach so, die haben dich in eine Therapie geschickt aufgrund der vielen Schicksalsschläge, eben, die wiederum aber gelogen waren. Ja, richtig. Daraufhin bist du in eine Therapie gegangen, was ja ein bisschen absurd war, ne? Ja, weil eben. Du bist nicht in die Therapie gegangen wegen des Lügenproblems. Genau. Ach so. Jetzt sitzt du da bei der Therapeutin und was erzählst du dir denn? Das Gleiche, was ich meinen Freunden erzähle. Dass du vergewaltigt worden bist. Auch, ja. Und die Therapeutin sitzt da und ist auch betroffen und stellt ernste Fragen. Richtig. Was treibst du für ein Spiel da, Mensch? Ja, das weiß ich ja selber nicht so genau. Wie kommst du dir denn dabei vor? Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich habe keine Ahnung. Jetzt erklär mir mal, das ist mir nicht eingängig, wieso du diesen Schritt zu einer Therapie gemacht hast. Warum? Ich weiß es nicht. Am Anfang dachte ich ja noch, dann erzähle ich der Therapeutin halt, wie es wirklich ist. Also, dass ich lüge, aber... Ach so. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe den Sprung nicht geschafft. Ich habe da weiter gelogen. Was ist denn im Moment die schlimmste Lüge in deinem Leben? Neben dieser Therapie jetzt? Ich glaube, es ist immer noch die Vergewaltigung. Mhm. Hast du einen Freund zurzeit? Ich habe gerade einen netten Typen kennengelernt, aber der will keine Beziehung. Also und es sind auch schon ein paar Beziehungen dran kaputt gegangen an dieser Vergewaltigung sozusagen. Unglaublich. Und jetzt hast du im Nachhinein deinen Eltern das erzählt mit dieser nicht stattgefundenen Vergewaltigung. Genau. Du hast ihnen aber gesagt, es sei ein, die müssen noch entsetzt sein. Ja, waren sie auch. Die sind auch ziemlich fertig im Moment. Das ist noch nicht lange her, es war Ende letzten Jahres, dass ich denen das erzählt habe. Und du sitzt dann vor denen und erzählst denen mehr oder weniger haarklein, was da Schlimmes passiert ist? Nee, ich habe ihnen Briefe geschrieben. Aber in den Briefen hast du es dann auch so... Haarklein nicht, also ich habe ihnen nur die groben Fakten geschrieben und habe dann auch gesagt, ich will erstmal nichts von mit ihnen so zu tun haben, also ihnen nicht nahe sein und nicht mit ihnen sprechen. Mhm. Das haben sie halt auch akzeptiert. Ich gehe mal davon aus, dass du auch so eine gute Freundin hast, eine Busenfreundin. Ja. Ja. Die belügst du auch permanent? Permanent nicht, also nicht so viel wie die anderen, aber da sind auch schon einige heftige Lügen bei. Hm. Also das mit der Vergewaltigung zum Beispiel. Dann ist ja unser Gespräch im Moment etwas ganz Besonderes für dich. Ja, richtig. Das ich heißt auch seit die ganze Zeit Herzklopfen wie sonst was. Mhm. Das heißt seit 7 Jahren ungefähr. Richtig. Offenbarst du dich als einem Menschen. Ja. Und somit sehr vielen Menschen automatisch, weil es eine öffentliche Sendung hier ist, dass du in grundlegenden Dingen immer lügst. Ja. Und dir steht das Wasser im Moment ziemlich bis zum Halse und weißt nicht mehr so recht, du dich weiterfahren willst. Das Schlimmste kommt ja noch. Also die Therapeutin, die hat sich dann halt auch sehr bemüht und gekümmert und so weiter. Und jetzt ist es halt so weit, dass ich Ende des Monats auf eine Kur fahre in eine Klinik. So. Mhm. Zur Therapie, weil die der Meinung sind, dass ich das alleine nicht schaffe und ja. Immer in der Annahme, dass du eine schwere Vergewaltigung hinter dir hast. Wie dramatisch hast du diese Vergewaltigung denn geschildert? Nicht. Es war halt ein Fremder im Park und ja, er hat mich halt körperlich verletzt und ja, seelisch auch und ich weiß nicht, ich habe es wohl überzeugend rübergebracht. Mhm. Ja. Und die Therapeutin hat auch überhaupt keinen leisen Zweifel, dass das alles gelogen ist? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Das Schlimme ist ja, wenn du jetzt reinen Tisch machst bei deinen Leuten, das wirst du dir wahrscheinlich schon 100 Mal überlegt haben. Ja, dass klar. Dass du alles kaputt machst, wahrscheinlich. Ja, ne? Dass man dir nie wieder glaubt und dass alle entsetzt sind. Wie kann die denn mit uns, mit unseren Gefühlen so spielen? Ne? Ja, wir sind, weil es schon so lange geht. Ja, wir sind voller Mitleid und wir kümmern uns um sie und machen dieses und jenes. Ja. Hm. Auch bezogen auf die Eltern, ne? Ja. Wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Auch eigentlich so ganz gut. Also ich habe beiden nicht so den super Kontakt, aber halt so ab und zu mal telefonieren Was machst du vom Beruf? Ich studiere noch. Du studierst, ja genau. Ja. Das habe ich gerade auch geschlossen aus dem, was du gesagt hast. Was studierst du? Erziehungswissenschaften und Soziologie. Mhm. Ich glaube, Sonja, der allererste Schritt, den du jetzt machen musst, um irgendwie eine Ordnung in dein Leben zu kriegen, ist, dass du dich dieser Therapeutin offenbarst. Ja. Wirst du sie dann nochmal sprechen vor diesem Kuraufenthalt? Ja, noch zweimal. Ich meine, da bist du in einem abgeschlossenen Raum, in einem therapeutischen Raum und sie wird Profi genug sein, um nicht menschlich darauf zu reagieren, nämlich zornig und so, sondern sie wird das hoffentlich sachlich einordnen. Ich habe es ja schon versucht, ich kann nicht, es geht nicht. Ich habe es ja wirklich mir vorgenommen, jedes Mal, wenn ich hingehe, aber jedes Mal... Dann stellt sie eine Frage und dann rutsche ich wieder in das alte Muster zurück. Mm, mm. So, wenn du das mündlich nicht kannst, dann setz dich in der stillen Stunde, sprich morgen oder in sehr baldiger Zeit hin und schreib ihr vor deinem nächsten Besuch einen Brief und offenbare dich. Ja. Das heißt, wenn du zu ihr gehst, weiß sie schon Bescheid. Mhm. Und dann werdet ihr beide genug Arbeit haben, das aufzuarbeiten und zu hinterleuchten, warum du so viel lügst. Mhm. Ne? Ich meine, du studierst Erziehungswissenschaft, das heißt, du beschäftigst dich auch mit Psychologie. Ja. Da musst du doch eigentlich über dich selbst unmäßig ins Grübeln kommen. Warum tue ich das? Ja, klar. Ja. Ist da so viel Narzissmus, so viel Egozentrik, dass du ständig so diese Beleuchtung haben willst von außen? Nein, also würde ich gar nicht mal sagen. Nee. Ich weiß nicht, ne, das wäre so der erste Gedanke. Das Mädel will immer zum Mittelpunkt stehen. Nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich hasse es, im Mittelpunkt zu stehen ansonsten. Mm. Also ich will ja nicht Küchen psychologisieren. Ich glaube, das ist dann wirklich eine Aufgabe für einen Fachmann. Wie du dann behutsam in deiner privaten Umwelt dieses auflöst, das weiß ich so spontan auch nicht. Ich glaube, dass ihr das dann so peu à peu in der Therapie irgendwie herausklamüsern müsstet. Ja. Die Gefahr, dass du Menschen verlierst, die ist da. Ja, klar. Zu Recht auch, weil die sich so verarscht fühlen und hinters Licht gezogen fühlen. Klar, ne? Ja. Aber immerhin, du hast angerufen hier heute Abend. Ja. Nach 7 Jahren Lüge. Ja. Nach 7 Jahren, ich kann nicht anders. Eben. So, und jetzt gehst du zur Therapeutin und wirst ihr das sagen, was du mir auch gesagt hast. Und wenn du es nicht kannst, schreib es ihr vorher auf. Schreib ihr einen Brief. Das werde ich wohl eher machen, wenn dann, ja. Ja, ist doch ein ganz guter Trick, um sich selbst so ein bisschen auszutricksen, ne? um die eigene Angst auch loszuwerden. Ja. Sonja, dann liegt harte Arbeit vor dir. Ja, allerdings. Mann. Dennoch alles Gute von mir. Ja, danke. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Ich kann nicht anders, heißt unser Thema heute Nacht. Ich bin besessen von... Es gibt bestimmte Rituale, bestimmte Zwänge, denen ich unterlegen bin, denen ihr unterlegen seid. Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Oder vielleicht habt ihr eine bestimmte sexuelle Obsession, ganz geheim, niemand weiß davon. Und ihr sagt, mein Gott, ich muss das haben. Mein Freund, meine Freundin, die wissen das überhaupt gar nicht und die würden aus allen Wolken fallen. Aber ich habe so eine Gier danach und mache das immer irgendwie wieder heimlich. Wenn ihr Lust habt, mir zu erzählen davon, Telefonnummer 0800 5678 111. Alex, ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann. Hallo Domian. 24 Jahre alt. Genau. Ich kann nicht anders. Ja. Sagst du? Ja, genau. Warum? Mit dem Schlagen, also Prügeln. Ich bin Hooligan. Mhm. Und bei mir ist es fast wie eine Sucht, Wochenende ins Stadion zu gehen. Mhm. Und eben sich mit den gegnerischen Fans zu prügeln. Mhm. Findest du es gut, was du da machst? Es werden keine Unschuldigen mit reingezogen. Mhm. Es sind gegnerische Fans, die das auch wollen. Mhm. Wird sich teilweise telefonisch verabredet. Mhm. Und das ist ja schon bekloppt, ne? Wenn man sich vorstellt, da verabreden sich erwachsene Männer, ja, um sich die Köpfe einzuschlagen. Ja, ist schon richtig. Es ist schon ein bisschen irgendwo ein bisschen sehr dämlich. Ja, wenn man so von außen sieht, ne, von außen betrachtet. Ja, na klar. Aber das baut sich bei den Fans immer mehr auf. Also kommen immer neuere dazu. Mhm. Und sag mal, Alex, unser Titel heißt Ich kann nicht anders. Ja. Sagt ja auch so ein bisschen aus, irgendwie möchte ich schon, aber ich bin in so einem Sog drin. Ist das bei dir auch so? Dass ja. du eigentlich, wenn du so ganz frei entscheiden könntest, sagen würdest, nee, eigentlich möchte ich davon weg. Ich selber nicht. Sondern? Familie, Freundin. Mhm. Also die wissen Bescheid. Mhm. Zum Anfang habe ich gesagt, ich fahre bloß zu Fußball, schaue mir die Spiele an. Mhm. Dem ist aber nicht so. Mhm. So, ist das jetzt so, dass du dich jedes Wochenende schlägst? Fast jedes Wochenende. Wenn die Zeit zulässt, dann eigentlich ja. Dieses machst du jetzt seit wie vielen Jahren schon? Seit circa 5 Jahren. Seit 5 Jahren schon? Seit 5, 6 Jahren genau. Hm. Warst du selbst schon schwer verletzt? Rippenbruch. Mhm. Ja, diverse Platzwunden, Abschürfung und eben blaues Auge gehört auch dazu. Ja. Weißt du, was du schon angerichtet hast an Verletzungen? Nein. Das weißt du nicht. Das können schlimmste Dinge sein, die von denen du hinterher gar nichts erfahren hast. Genau. Mhm. Jetzt versuche doch mal einem vollkommen unbeteiligten Menschen, wie ich das bin, und 99% der Zuschauer und Zuhörer auch, dieses begreiflich zu machen, was da schön dran ist, sich wirklich da jedes Wochenende die Schädel einzuschlagen. Ja, also bei uns praktisch... Das hat ja mit Fußball nichts mehr zu tun, ne? Mit Fußballfreude. Jeder Fußballfan, also den ich so kenne, die zeigen mir auch einen Vogel, wenn ich den von diesem Thema ankomme. Also erklärst du. Ja, und bei uns ist das so, da staut sich die Woche praktisch Frust von der Arbeit auf. Also Frust Arbeit, Frust zu Hause, Frust mit der Freundin. Oh, mit meiner Freundin habe ich keinen Frust. Na gut, also egal. Irgendwelche Frustfaktoren aus der Woche? Genau, von der Arbeit teilweise meistens, ne? Mhm. Und das wird dann mal schon, vorm Spiel wird die Frust dann praktisch abgebaut, wenn möglich ist. Wenn dann zum Beispiel die Mannschaft noch verliert, dann natürlich nach dem Spiel erst recht. Also ist praktisch bloß Frustabbau. Aber ist doch sehr primitiv, so den Frust abzubauen, ne? Ja, sicher. Sehr primitiv und hochgradig gefährlich. Es kann gefährlich werden. Hochgradig gefährlich. Einmal gefährdest du das Leben anderer und die Gesundheit anderer Menschen. Ja, also bei uns ist ein ungeschriebenes Gesetz, heißt das. Wenn einer am Boden liegt, ist vorbei, dann hört man auf. Ja, Alex, aber ich muss dir ja nichts erzählen, dass bis jemand zu Boden fällt, er auch schon so schwer verletzt sein kann unter Umständen, dass er im Rollstuhl landet. Ne? Sicher. Ne? Darüber müssen wir nicht reden, dass eine schwere Verletzung durchaus passieren kann. Ist auch wenn man das gar nicht will oder wenn man denkt, na, ich habe ja nicht so fest zugeschlagen. So, du gefährdest das Leben und die Gesundheit anderer Menschen permanent. Und du gefährdest dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit. Ja. Mit dem anderen, mit dem ich mich prügel, der will das ja praktisch auch. Das sind ja auch Hooligans. Mhm. Und die wollen das auch. Ja, aber es rechtfertigt noch gar nicht, dass du den Krankenhausreif schlägst, auch wenn dir das... Er versucht ja selber bei mir auch. Also, naja, ich meine... Ja, aber niemand zwingt euch dazu. Du machst es ja mit, ne? Genau. Du machst es ja mit und trägst, wenn du ihn Rollstuhlreif schlägst, trägst auch du die Verantwortung. Die Verantwortung. Ne? Ja. Auch, da kannst du zehnmal sagen, na, der wollte ja auch, aber das ist ja keine Rechtfertigung. Ja. Ne? Ja. So. Jetzt, du hast eine Freundin, sagst du. Ja. Mit der kommst du gut klar. Ja, sie sagt, ich bin das liebste Ding, die je hatte, also... Mhm. Du bist sonst im Leben gar nicht so gewalttätig. Nein. Und die arme Freundin sitzt wahrscheinlich dann jedes Wochenende zitternd zu Hause und denkt sich, mein Gott, was geht da ab und wie kommt er wieder nach Hause? Genau. Mhm. Sie hat Angst um mich. Mhm. Verstehst du das? Ja, ich kann es verstehen. Mhm. Was sagen deine Eltern, deine Mutter zum Beispiel? Ja, meine Mutter... was sagt eine Mutter, wenn sich der Sohn prügelt Wochenende? Also sie findet es nicht schön. Also die ist auch nicht begeistert und auch sehr besorgt um dich. Besorgt ist sie schon. Die ist auch besorgt. Ja, ja, sicher. Du willst sicher auch mal Vater werden, ne? Ja. Vielleicht sogar mit der Freundin, die du jetzt hast, weil du sie ja offensichtlich sehr gerne hast. Ne? Ja. Glaubst du, dass du ein tolles Vorbild für deinen Sohn, wenn du vielleicht einen Sohn bekommst oder für deine Tochter? Ich denke, wenn ich ein Kind habe, dann wird sich das sicherlich ändern. Warum sollte sich das nicht vorher schon ändern? Irgendwann wird man diesem Kind erzählen, dein Vater, bevor du auf die Welt kamst, Kind, hat das und das und das angerichtet. Ja. Ist halt noch, man will eben noch, ohne Kind ist man auch ein bisschen freier. Man will... Ja, aber du bist ein Mann von 24 Jahren. Du bist keine 17, wo man vielleicht noch ungestümer ist oder so. Ja. Du bist ein Karl von 24 Jahren. Ja. Mit dem man ja auch sehr vernünftig reden kann. Das merke ich ja. Ja. Der müsste doch eigentlich ein bisschen so mit Logik und mit überzeugenden Argumenten auch zu erreichen sein. Ja, sicher. Aber es ist halt wie eine Sucht. Das ist. Ja, aber da kann man auch gegen angehen. Man freut sich praktisch schon, wenn jetzt Sonnabend 16:45 das Spiel vorbei ist, dann freut man sich praktisch schon wieder auf nächste Wochenende. Also. Alex, ich kann ja verstehen, dass man in dem einen oder anderen Job oder in vielen Jobs hat man, da staut sich Frust an. Ja. Aber es gibt ja nur auch viele andere Möglichkeiten, Frust abzubauen. Dann mach Kampfsport. Geh boxen. Machst du? Ja, ich gehe nach der Arbeit in der Woche gehe ich ins Fitnessstudio und mach Taibo. Ja, ist doch schon mal ein Anfang. Und wenn das nicht reicht, such dir doch noch eine Sportart, um dich einfach zu entladen. Wenn es das ist, was du auch so brauchst, dass du dich einfach körperlich entladen musst, was sich da aufgestaut hat in der Woche. Ja. Also ich sage jetzt nochmal, das absolute Hauptargument für mich ist, dass du jemand anderen wirklich lebenslänglich schaden kannst oder dir selbst. Hm. Oder dir selbst. Ja, also da hätte ich auch, sag ich mal, Angst vor. Also So, und dann allein auch aus Rücksichtnahme auf deine Freundin, die du liebst. Ja. Und wenn man eine Frau liebt, muss man darauf Rücksicht nehmen und muss man das für sie tun, finde ich. Ja. So, und auch aus Rücksichtnahme auf deine Mutter. Ja. Also dann haben wir eigentlich die Argumente, die sind jetzt so erschlagend, dass du nicht mehr schlägst, hoffe ich. Ja. Ja, also. Nein, ich glaube, es gibt. Ich widerspreche meiner Mutter, also speziell meine Mutter, also die macht sich ja am meisten Sorgen. Mhm. Also der habe ich schon so oft versprochen, aber. Mhm. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich bin im Tiefbau. Im Tiefbau? Ja. Mhm. Also eine harte Szene so mit den Männern und so, ja. Ja, es gibt auch bei uns Leute, die kommen von der Bank, die sind Banker oder die sind irgendwo im Krankenhaus angestellt. Ja, ja, das glaube ich auch, das ist das, was aus allen Bereichen gibt. Also ich glaube, Alex, dass du auch nur davon wegkommst, wenn du einen radikalen Schnitt machst. Ich glaube, dass du dich dann ganz auch aus dieser Szene herausschneiden musst, verabschieden musst. Ist nicht so einfach. Nee, ist mir völlig klar, ist immer nie einfach, wenn man in irgendeiner Szene drin hängt, die man eigentlich nicht will. Müssen wir nicht drüber diskutieren, einfach ist es nicht, aber ja. es geht. Und ja. wenn du hart genug bist und Kerl genug bist, ja. dir den Kopf einzuschlagen mit anderen Männern und mutig bist, dann müsstest du auch hart genug sein und stark genug sein, dich aus dieser Szene selbst rauszuziehen, ja. finde ich. Ja. Finde ich, wirklich. Ja. Hm. Alex. Ja. Ich hoffe, du tust es. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Gut, alles klar. Alles Gute. Okay, tschüss, Thomas. Tschüss. Henning, 27 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Henning. Grüß was, dich. Was ist denn bei dir los, dass du sagst, ich kann nicht anders? Ja, ich laufe durch Eisenbahntunnel. Wer tut das nicht? Ich mache das jeden Tag. Na ja, gut, in Köln wahrscheinlich, U-Bahn. Auch, ja, auch. Nein, natürlich ist es ein Scherz. Ich laufe selten durch Eisenbahn. Du läufst durch Eisenbahntunnel? Ich laufe durch Eisenbahntunnel. Dazu muss ich sagen, nie alleine. Ich bin noch nicht einmal alleine durch einen Eisenbahntunnel. Mit wem läufst du denn durch Eisenbahntunnel? Also sagt man eigentlich Tunnel oder Tunnels? Tunnel. Tunnel, ne? Ohne S. Ist auch Tunnel. Genau. Wie ich weiß. Ja. Auf jeden Fall, ich mache das seit 89, seit ich 14 bin. Und bin schon mit 37 verschiedenen Leuten da durchgelaufen. Das sind Freunde, meine Freundinnen zum Beispiel, die letzten drei sind jeweils auch mit mir durch. Ja. Cousins, Cousinen. Also darf ich ganz keck mal fragen, warum läufst du durch Eisenbahntunnel? Weil es irgendwie einen Kick gibt, muss ich sagen. Der Kick, da könnte eventuell eine Bahn kommen? Der Kick, da kommt eine Bahn. Da kommt eine Bahn. Ja. Mhm. Weil in diesem Tunnel, da sind ja diese Ausweichbuchten, die auch Nischen genannt werden, ja. die alle 20 bis 30 Meter sind. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da mit einem Walkman auf dem Kopf rumlaufe und warte, dass vielleicht ein Zug kommt, sondern es ist schon so, dass ich von Nische zu Nische renne und halt höre, ob ein Zug kommt oder nicht. Ach so. Wenn du die Nische nicht erreichen würdest, wäre das dein Ende oder ist da noch genug Platz, dass man doch noch so stehen kann? Also es ist so, für Außenstehende hört sich natürlich gleich so an, im Bahngelände, da kann ganz schnell was passieren. Mhm. Es ist sicherlich gefährlicher, als wenn ich über einen Bürgersteig laufe oder so. Mhm. Nur es ist so, wenn man da reingeht und die Ohren offen hält und wirklich von Nische zu Nische läuft, ich sag mal 20 Meter mit einer Taschenlampe in der Hand zu laufen, das dauert nicht allzu lange. Mhm. Also wenn man einen Zug hört. Das heißt, du kriegst immer deine Nische. Genau. Das beantwortet aber noch nicht meine Frage. Wenn du die Nische nicht bekommen würdest, wäre das dein Todesurteil? Ich denke nicht. Man kann sich noch auf den Boden schmeißen. Nur dadurch, dass ich das schon so oft gemacht habe, weiß ich genau, dass das nie vorkommen wird, dass der Zug dann kommt, wenn ich gerade in der Mitte bin, weil ich halt von Nische zu Nische jogge. Verstehe. Wie viel ist denn, wie viel Platz ist denn, entschuldige, wie viel Platz ist da so rechts und links noch? So ein Meter oder einen halben Meter? Ich würde sagen, so zwischen einem halben Meter und einem Meter, also in Augenhöhe. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Nee. Die sind ja so gewölbt, die Tunnel. Also unten ist es noch weniger. Deswegen müsste man sich im Zwangsfall halt auf den Boden schmeißen. Mhm. Allerdings ist das bei mir nie vorgekommen. Es ist noch nie passiert, obwohl du das seit 1989 machst. Genau. Ich bin insgesamt schon durch fast 80 verschiedene Tunnel gelaufen. Durch 80 Tunnel? Ja. Wie gesagt, ich habe eine Liste mit 37 verschiedenen Leuten. Aber 80 Tunnel. Hast du dir mal ausgerechnet, wie viele Kilometer du Tunnel schon gelaufen bist? 315 im Moment. 315. Ist natürlich, ich lache jetzt so, es ist eine hoch illegale Sache, die du da betreibst. Ne? Das ist wirklich hoch illegal. Und du bist noch nie erwischt worden dabei. Ich bin noch nie erwischt worden, deswegen bin ich auch überrascht. Gut, bei diesen 315 Kilometern und den 80 verschiedenen sind klar auch ein paar dabei, die schon stillgelegt sind, was natürlich wieder einen ganz anderen Reiz hat. Aber das ist doch für dich langweilig, wenn der stillgelegt ist oder nicht? Das ist im Grunde, ja, es ist nicht zu vergleichen. Langweilig ist es auch nicht. Mhm. Zum Beispiel habe ich mal, das war auch eine ganz lustige Geschichte, das war der einzige Tunnel, durch den ich mit meinem Großvater gegangen bin, der zu dem Zeitpunkt schon pensioniert war. Der war bei der Kripo, beim Bundesverfassungsschutz später. Du liebe Zeit, und dann hat er das mitgemacht. Ja gut, es war ja ein stillgelegt. Ach, das war stillgelegt. Da seid ihr auch spazieren gegangen durch den Tunnel. Ja, genau. Wie lang war der? 865, glaube ich. Meter. Ja. Aber dennoch die Frage, also in großer Fantasie kann ich mir vorstellen, dass das so einen Thrill ausmacht, da könnte eventuell ein Zug kommen, oder kommt ein Zug. Ja, aber wenn da keiner kommt, warum? Weil es einfach Spaß macht, durch den Tunnel zu gehen? Ja, also das war dann teilweise so, dass ich zufällig dran vorbeigekommen bin und gesagt habe, komm, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich den Tunnel. Können wir auch mal da durchgehen? Ja, genau. Und hast du gesagt, Opa, komm doch einfach mit. Also das hatte eine andere Geschichte, weil ich bin vorher schon mal durch diesen Tunnel mit meinem Freund gelaufen, der damals mit mir durch den ersten Tunnel gelaufen ist. Mhm. Und da habe ich am Ausgang auf der anderen Seite, was ziemlich einsam war, das ganze Gelände so im Wald, da lag ein aufgerollter Teppich. Und wenn man so 15, 16 ist, dann denkt man ja gleich, huh, was ist das denn? Mhm. Und da habe ich halt zu meinem Großvater das gesagt. Und da er bei der Kripo war und mir auch immer irgendwelche schlimmen Geschichten erzählt hat, hat er gesagt, da müssen wir jetzt mal hin. Ach so. Dann sind wir da hin und dann war das aber einfach nur so ein Teppich. Ich war nämlich auch noch ein Holzkreuz mit einer Grableuchte, aber das sind halt so die Treffpunkte, wo sich dann die Jugendlichen gut wahrscheinlich auch... Das ist ja so eine Nebengeschichte zu deiner Passion. Genau. Was war denn der längste Tunnel, durch den du gelaufen bist, wo ein Zug gekommen ist oder hätte kommen können? 3100 Meter. 3100 und der Zug kam dann auch? Mehrere. Und du warst immer in der Nische. Genau. So, jetzt... auch noch, ich kann vielleicht auch noch verstehen, dass einen das anmacht. Ja. Obwohl ich es eigentlich nicht nachvollziehen kann, aber wie gesagt, wenn man sich so da reindenkt. Aber warum nimmst du da auch noch andere Leute mit? Also wie gesagt, bei dem ersten Tunnel war es halt so, wir standen zusammen davor. Mhm. Da war es ja halt, da wollten wir es beide. Und die anderen, das war alles so, ich habe jetzt nicht gesagt, ich gehe durch den Tunnel, du gehst mit oder so. Ich habe halt den Leuten davon erzählt und die Leute, die damit durchgegangen sind, haben alle gesagt, das hört sich irgendwie, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das hört sich interessant an. Mhm. Und die sind dann alle mal mit da durchgelaufen, teilweise auch mehrfach. Und haben Angstschweiß erlebt, im schlimmsten Ausmaß, oder wie? Ja, teilweise so, teilweise aber auch so Reaktionen wie im Dunkeln mit dem Pferd galoppieren ist aufregender, als wenn ein Zug im Tunnel kommt. Ach so. Sowas habe ich auch schon als Reaktion gehört. Also, das heißt, du hast auch Leute erlebt, die das hinterher... alleine, mit sich alleine auch machen? Nee, so viel ich weiß, hat das bis jetzt noch keiner so gemacht. Höchstens mal ein Stillgelegten, ob man da mal noch durchgelaufen ist. Aber bis jetzt waren die ich kenne, alle mit mir nur in den Tunnel. Wie oft kommt das vor, dass du das noch machst? Also alle 2 Monate. Alle 2 Monate juckt es dir unter den Fingernägeln und du sagst, ich muss jetzt wieder mal durch den Tunnel laufen. Ja, genau. Das ist ja schon sehr schräg. Ja, schon. Du bist 27 Jahre alt. Ja. Und holst dir da deinen Kick. Ist das so wie so ein bisschen auf Droge sein in dem Moment? In dem Moment auf jeden Fall. Mhm. Also das ist jetzt so, wenn ich plane, nächstes Wochenende fahren wir mal da und da zu dem und dem Tunnel, dann ist es mir noch ziemlich egal. Das kommt immer erst, wenn ich praktisch in der Nähe von diesem Tunnel bin. Mhm. Dann kommt immer so ein Gefühl in der Magengegend, wo man sagt, huch, eigentlich macht man das ja nicht, beziehungsweise eigentlich ist es ja schon gefährlich. Ja. Hast du einen Lieblingstunnel? Ja, habe ich. Welcher ist das? Das ist der Lengericher Tunnel, das ist zwischen Osnabrück und Lengerich, sage ich schon, Münster. So. Und warum ist das dein Lieblingstunnel? Weil das war der erste Tunnel und das war der befahrenste. Das ist die Bahnstrecke vom Ruhrgebiet Richtung Hamburg. Ach so. Und da gehen wir meistens nur nachts durch. Mhm. Und da ist es so, dass nachts halt pro Richtung alle 5 Minuten Güterzug kommt ungefähr. Mhm. Kann das denn nicht sein, oder ist es nicht generell sogar so, dass der Lokführer dich sieht, oder dass die Lokführer dich sehen? Nein, das ist nicht so. Also, wenn man sich in die Nische richtig stellt und auch auf die Nischen verteilt, wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit ist oder das meiste war zu viert, wenn man sich dann auf 4 Nischen verteilt und praktisch in die Ecke reinstellt, dass er einen vom Winkel her nicht sehen kann, dann ist das kein Problem. Ah, ja. Natürlich bei Zweigleisigen so ein bisschen schwierig, weil da weiß man ja nicht, ob in dem Moment, wo der Zug reinfährt, von der anderen Seite auch noch einer kommt. Ja, verstehe. Aber es ist doch sicherlich jedes Mal so ein Abwägen auch. Du siehst oder hörst den Zug kommen und überlegst, schaffe ich noch die nächste Nische oder bleibe ich jetzt schon hier stehen? Genau, so ist das. Ne? Ja, also es kam sicherlich auch schon vor, dass in dem Moment, wo man gerade losgelaufen ist, merkt, jetzt kommt ein Zug. Mhm. Aber das ist dann im Grunde so, wenn man dann nicht die Nerven verliert und ruhig bleibt, dann weiß man genau, ein Zug braucht für 500 Meter auch seine Zeit. Mhm. Und die sind, wie gesagt, alle 20, 25 Meter, diese Nischen. Und das schafft man locker, selbst wenn man langsam laufen will. Aber nochmal gefragt, wenn du die Nerven verlieren würdest und eben nicht zur nächsten Nische kämst, würde das nicht bedeuten, dass du stirbst. Das heißt, du würdest dich auf den Boden schmeißen, was du noch nie getan hast in all der Zeit. Ich frage das jetzt nochmal, um es mir wirklich ganz klar nochmal vor Augen zu halten. Ja. Das ist ein hohes Risiko, was du da betreibst, aber letztendlich würdest du es nicht mit deinem Leben bezahlen müssen, ne? Oder? Also bei manchen Tunneln nicht. Bei dem Längericher Tunnel bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich will es natürlich auch nicht ausprobieren, ob es so wäre. Mhm. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es nicht passieren wird, dass ich zwischen zwei Nischen bin. Mhm. Weil ich halt die Ohren auf habe und die Augen auf habe und da kann eigentlich dann nichts passieren. Denken deine Freunde, die das wissen oder mit denen du das gar schon gemacht hast, denken die nicht eigentlich im Grunde genommen, dass du auch ein bisschen eine kleine Macke hast oder einen kleinen Schuss hast? Das denken eher die, die es noch nicht mitgemacht haben. Ach so. Also die mit durchgelaufen sind, da war das Negativste, was ich bis jetzt gehört habe, wie gesagt, dieses, was soll denn das? Das bringt ja überhaupt nichts. Mhm. Selbst wenn dann der Zug vorbei ist. So nach dem Motto, das ist genauso, wie wenn ich auf dem Bahnsteig stehe und es fährt ein Zug vorbei. Was machst du vom Beruf? Ich bin Bauzeichner. Bauzeichner? Ja. Wie lange willst du jetzt noch weiter durch Tunnel laufen? Bist du alt und grau wirst? Ja, also ich mache es auch nicht mehr so regelmäßig. Wie gesagt, alle 2 Monate mal. So, das ist jetzt natürlich so eine Sache, bitte nicht nachmachen, ne? Wer jetzt zugehört hat. Und wir wollen niemanden da auf falsche Ideen bringen. Die Gefahr ist, auch wenn du das jetzt so mit deiner Erfahrung sagst, das ist so relativ, ich kann die handeln, die Gefahr, aber die Gefahr ist dennoch sehr groß. Ja, sicher, klar. So, das ist das eine, und das andere ist, dass es ein absolut illegaler Akt ist und man eine deftige Strafe bekommt, wenn man, zu Recht auch, wenn man dabei erwischt wird und wenn man das macht und dabei erwischt wird. Dazu kann ich noch eins sagen. Man sieht allerdings, wenn man durch Tunnel läuft, in den Nischen, durch den Müll, der da liegt, da müssen schon einige durchlaufen. Meinst du? Ich glaube. Du meinst, also du bist nicht so ganz alleine. Aber es ist dir noch nie ein Mensch entgegengekommen. Nur mal in einem Stillgelegten. Ah ja. Da kamen uns mal 3 Leute entgegen. Das kann ja passieren. Aber es ist noch nie jemand entgegengerannt gekommen. Nee, das noch nicht. Dann wärst du wahrscheinlich völlig neben der Kappe, ne, wenn du das erleben würdest. Das denke ich auch. Das haben wir schon häufig überlegt, wie das eigentlich wäre, wenn man da reingeht und in dem Moment wären irgendwelche anderen auch auf dem Trip gerade da durchzulaufen. Also, nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich appelliere auch an dich, das sein zu lassen, weil du wirklich auch mit deiner Gesundheit spielst, wenn vielleicht auch nicht mit deinem Leben, aber auf jeden Fall mit deiner Gesundheit. Und hoffe, dass alles immer gut bleibt, wie es bisher war. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss, Henning. Tschö. 1:37 und, ach, sagen wir ganz, ganz keck, 1:38. Kurze Pause. Uhr 38 und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema: Ich kann nicht anders. Ich bin besessen von. Ich habe eine Sucht nach. Oder ich bin gierig auf. Ich habe eine bestimmte Marotte. Oder es gibt ein bestimmtes Ritual, was ich liebe, was aber ganz geheim ist. Was ich vielleicht auch loswerden würde wollen, aber ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht anders. Das ist unser Thema heute Nacht. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Carsten, 29 Jahre und bei dir ist auch eine Bianca, die ist 26 Jahre. Stimmt das? Ja, hallo Domian. Hallo Carsten. Ja, ich habe eine besondere Sucht. Ich angel gerne. Ach was. Du angelst gern. Ja. Ist das schon so, dass man wirklich sagt, das ist eine Sucht? Ja, auf jeden Fall. Wie oft angelst du denn gerne? Es fängt in der Woche täglich an. Täglich? Dass ich mittlerweile vor der Arbeit und nach der Arbeit meistens angle. Aber so viel Fisch kann man doch gar nicht essen. Ja, ich esse den ja auch nicht. Was machst du denn mit dem Fisch? Ich setze sie meistens wieder schon artgerecht wieder zurück. Das ist doch absurd. Du fängst sie, die armen Fische müssen diesen Köder schlucken mit dem Ding da dran, tun sich weh im Hals und dann schmeißt du sie wieder in den Fluss, oder wie? Ja, so ungefähr. Ja, was heißt, wenn die Fische bluten, wenn ich sehe, dass sie wirklich verletzt sind, ja, dann werden die weitgerecht getötet und dann nehme ich sie auch mit. Ja. Wo angelst du? Bei uns im Kanal oder ich fahre halt nach Duisburg zum Rhein. Jeden Tag? Ja, jeden Tag. Am Wochenende bin ich am Rhein. Mhm. Früher bin ich da noch groß zu Seen gefahren. Ja. Bin dann das längste, wo ich weg war, war 3 Wochen. Ja. Also, da würde ich jetzt auch spontan sagen, so ganz, ganz laienpsychologisch, das ist schon Sucht, wenn man das jeden Tag macht. Was bist du vom Beruf? Baumaschinengeräteführer. Baumaschinengeräteführer. Und nebenher ständig dann noch angeln, angeln, angeln. Wie lange betreibst du das schon so? Wie lange ist das so? Angefangen hat vor 20 Jahren. Mhm. Aber leidenschaftlich hat es angefangen so vor 10 Jahren. Ja, und seit 10 Jahren geht das so, dass du das so exzessiv betreibst. Ja, ja, das hat angefangen damals, habe ich noch zu Hause gewohnt. Mhm. Und wenn ich so Stress mit meinen Eltern hatte, dann habe ich mich verzogen. Ach so, das war so ein Fluchtpunkt. Genau. Mhm. Dann bin ich immer zum Kanal runter, und damals hatte ich noch kein Auto, nicht. Ja. Dann habe ich eine Route genommen, mhm, ein paar Köderfische oder Gummifische, mhm, und bin dann zum Kanal auf und abgewandert. Das ist auch was ganz Meditatives, ne? Man sitzt da vor sich hin, ganz still, kann nachdenken, niemand bequatscht einen. Ne? So ist es doch. Ja, nicht immer. Man muss bestimmte Stellen haben, die man so kennt, wo wirklich keine Spaziergänger hergehen. Achso, die stören dich. Sonst labern die dich auch noch tot. Achso, aber da sind keine anderen Angler, mit denen du redest. Selten. Also im Prinzip bist du schon ganz alleine für dich und kannst deinen Gedanken nachgehen. Ich war früher in der Schule schon Einzelgänger. Ja, nur habe ich nicht so viel Ahnung vom Angeln. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das auch einiges kostet. Man muss ja irgendwie die Würmer kaufen und so und so. Geht da nicht sehr viel Kohle drauf? So reichlich. Reichlich sogar? Wie viel geht da drauf im Monat? Im Monat schätze ich mal so ganz grob mit Sprit, weil es kostet mich auch teilweise Sprit, wenn ich nach Duisburg hochfahre. Ja. Oder Lebensmittel, ja, wo ich dann noch extra... Da schätze ich mal so 200-300 Euro. 200-300 Euro? Ja. Jetzt man muss ja ständig Haken nachkaufen, Bier und dann so Bleie nachkaufen. Genau, also den ganzen Kram, den man dafür braucht. Mhm. Genau. So, jetzt vermute ich mal, ich habe gerade gesagt, bei dir ist auch Bianca. Bianca ist bestimmt deine Freundin oder Frau, stimmt das? Das ist meine Frau. Das ist deine Frau. Jetzt gib mir doch mal bitte die Bianca, Carsten, wir reden gleich weiter. Ja, ja? Ja, hallo. Hallo Bianca, schön, dass du da bist. Jetzt bin ich ja ganz, ganz baff und auch fast ein bisschen entsetzt von dem, was Carsten mir erzählt hat. Ja, ich auch. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was sagst du denn als Frau, als Ehefrau von Carsten, dass er so obsessiv angelt und dann zudem auch noch so viel Geld dafür ausgibt? Ja, ich sag mal, in erster Linie ist es nicht das Geld. Was mich stört in erster Linie ist einfach die Zeit, die er nicht für uns hat. Wir haben ja auch 3 Kinder. Das auch? Ihr habt auch 3 Kinder? Wir haben 3 Kinder, jawohl. Und ich mache mit meinen Kindern so gut wie alles alleine. Mhm. Also das heißt so Ausflüge, sag ich mal, oder zum Spielplatz gehen, was weiß ich, weil er ist arbeiten und ansonsten ist er angeln. Er ist vor der Arbeit angeln, er ist nach der Arbeit angeln. Ja, so ungefähr. Ja, kann man fast so sagen, wie er es gerade erzählt hat. Und am Wochenende dann auch. Genau. Mhm. Das heißt also, so viel Privatleben in der Familie findet fast überhaupt gar nicht statt. Richtig, genau. Mhm. Bringt das er denn... Ist das, was mich eigentlich stört. Mhm. Also ich sag mal, das Finanzielle, das stecke ich jetzt erstmal ein bisschen nach hinten, aber es ist Obwohl, Bianca, ich meine, 300 Euro ist eine Stange Geld für eine Familie für euch wahrscheinlich, ne? Mit 3 Kindern. Natürlich, natürlich, klar. Aber er bringt ja zumindest dann auch ab und zu mal ein bisschen Fisch mit nach Hause und ihr könnt, oder steht euch der Fisch schon ein bisschen oben? Nee, den isst keiner von uns, weder ich noch unsere Kinder. Ach so. Er isst den zwischendurch mal, also nicht alles. Ansonsten liegt ja, ich meine, ich friere auch mal was ein oder was in der Verwandtschaft ab. Das kommt schon mal vor an die Omas oder so. Aber bei uns ist es keiner. Eigentlich, wie lange kennst du den Carsten jetzt schon? Wir kennen uns jetzt 8,5 Jahre. Ja, das heißt, du bist in die, hast das die ganze Zeit mitbekommen, ne? Ja. Und hast ihn dennoch geheiratet? Ja. Aber eigentlich muss es dir doch wirklich bis oben alles stehen, ne? Und der Zorn muss dir eigentlich aus den Ohren kommen. Ist das so? Ja, richtig. Ganz genau so ist es. Mhm. Ja, kann ich verstehen, weil das beeinträchtigt ja nur euer Familienleben enorm. Ja, das stimmt. Gibt es da auch Streit in der Familie deshalb bei euch? Ja. Aber wie versucht er sich denn dann zu rechtfertigen, wenn du sagst, ihr seid auch mal für mich da und für die Kinder? Ja, er braucht das. Er muss raus, er braucht das, er braucht seine Ruhe, er muss abschalten, er muss für sich sein. Wie ernst ist denn der Streit schon? Meinst du, dass irgendwann das Maß wirklich voll ist und du sagst, ich kann das nicht mehr so? Entweder Fische oder ich? Ja, wir waren schon zweimal getrennt. Ehrlich? Deshalb? Ja, ja. Dann ist es ja ernst zu nehmen. Ja, richtig. Aber es ist schwer, ihm das zu erklären. Jetzt gib ihn mir doch nur mal bitte kurz, Bianca. Ja, wir können auch gleich nochmal kurz reden. Ja. Also Carsten, wenn ich das höre, da hört ja der Spaß wirklich auf. Wenn du deine Ehe und deine Familie gefährdest damit, das verstehe ich nicht. Erklär es mir. Ja, wie soll ich das erklären? Ich kann es nicht. Ja, aber nicht, was ich kann nicht. Du bist ein Mann von 30 Jahren. Du hast drei Kinder hast du. Hast eine nette Frau. Ja, ich weiß. Und die Frau hat dich, oder ihr habt euch fast schon zweimal getrennt, wegen der blöden Angelei. Ja, ich bin jetzt im Januar, also am 1. Januar bin ich hier wieder eingezogen. Aber dann kann man... Ich habe jetzt geschworen, ich werde kürzer treten, aber ich merke jetzt schon wieder das Kribbeln. Weil jetzt so die ersten warmen Tage, die jetzt waren... Aber da muss ich jetzt auch ganz provokant zu dir sagen, dann ist dir deine Frau ziemlich scheißegal und deine Kinder auch. Wenn du so wenig... Das ist es ja nicht. Ja, aber wenn du so wenig dagegen angehst, Carsten, du könntest ja mit einen Pakt mit deiner Frau, mit Bianca, schließen. So dreimal in der Woche mache ich's und vielleicht einen Wochenendtag noch. Und der Rest gehört der Familie. Ihr könntet doch die Tage sogar festsetzen. Da gehe ich angeln und der Rest machen wir alle zusammen was. Haben wir ja schon mal gemacht. Aber du... Ja, dass ich dann nur noch halt am Wochenende, dass ich so die Woche über zu Hause bin. So, und dass ich dann nur noch, wie gesagt, am Wochenende losziehe mit dem Kollegen. Und halt die Woche über zu Hause bin. Aber dann, wenn ich dann vor mir auf Arbeit bin und dann auf dem Wasser guck, so die ersten Fische, da springen sie das. Und dann werde ich schon wieder hoffentlich. Ja, also du bist bereit, deine Familie zu opfern dafür? Nö. Ja, irgendwo schon, wenn du immer wieder, du gibst dem ja immer wieder nach. Ich meine, das ist ja keine körperliche Sucht oder so etwas. Da kann man doch eigentlich für sich selbst auf den Tisch schauen und sagen, Schluss jetzt. Hier sind meine drei netten Kinder und meine Frau. Für die mache ich das jetzt. Das ist jetzt für mich schwer, die ersten Monate. Ich bin das so dran gewöhnt, aber ich mache es jetzt. Wie ist denn eure Ehe überhaupt? So ist er ganz friedlich, bis auf, also ganz harmonisch und liebevoll, bis auf das, dass ich ewig angeln war. Ne? Also das ist wirklich euer Hauptstreitpunkt? Ja. Sonst ist eigentlich alles so im Lack? Ja, absolut. Würdest du sagen? Also, dann möchte ich wirklich sehr gerne an dich appellieren, Carsten, dass du mit aller Kraft, die dir zur Verfügung steht, dich da selbst in den Hintern trittst. So, und wenn du das selbst nicht alleine schaffst, ich weiß ja nicht, wie verwoben das und wie kompliziert das alles bei dir ist, verwurzelt ist, dann geht ihr beide doch mal zusammen ein paar Mal zu einer Eheberatung. Ich glaube, dass das sehr hilfreich sein könnte für euch. Ja, das hat meine Frau auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich halte irgendwie nicht. Nee, von was hältst du denn was? Du hältst nur was vom Angeln. Ja. Deine Frau kümmert sich um die Familie. Deine Frau macht konstruktive Vorschläge, wir gehen mal zur Eheberatung, um dass wir... unsere Ehe wieder richtig hinkriegen. Du hältst da nichts von, du gehst angeln. Na toll. Du musst da auch was tun, wenn dir was dran gelegen ist. Und du sagst, dass du deine Frau liebst und du sagst, dass du deine Familie gern hast. Da musst du doch auch was in die Waagschale werfen, Mann. Das ist schwer, das ist einfach schwer. Ja, aber es ist nicht schwer, Carsten, einmal in der Woche zusammen mit deiner Frau zu einem guten Eheberater zu gehen. Es ist genauso wie mit mir, dann setzt ihr euch da zusammen und quatscht mit dem und dann guckt ihr mal, wie es weiterläuft. Das könntest du doch nur wirklich mal machen. Du kriegst deinen Hintern jeden Tag hoch, um ihn an den See oder an den Kanal zu setzen. Dann kriegst du ihn auch hoch, um in eine Eheberatung zu gehen. So, ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen ins Gewissen geredet habe. Es geht mir ganz kurz nochmal Carsten und von die Bianca und von dir, Carsten, verabschiede ich mich schon mal. Ja, gut, aber. Okay, ich alles gut, ja, ich dir auch. Dankeschön. Danke, tschüss. Ja, danke. Also Bianca, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast. Ich habe ihm jetzt gerade mal sehr ins Gewissen geredet. Ich finde, dass deine Position völlig richtig ist und meine Sympathie ist auf deiner Seite. Und ja, danke schön. Und ich finde auch den Vorschlag sehr richtig, zu einer Eheberatung zu gehen, den du auch schon mal wohl formuliert hast, wie er sagt. Wenn er das alleine nicht schafft, dann sucht euch Hilfe eben bei so einer Beratung. Ja, und ist wohl das Beste, denke ich. Ja, ich finde auch, dass er jetzt auch ein bisschen mal was zeigen muss, dass er auch will, dass er sich auch verändern will. Ja, versprochen hat er es mir, ja. Ja, aber da müssen auch Taten folgen. Richtig. Ne? Nicht die ewige Ausrede, ich kann nicht anders. Mhm. Ja. So, ihr beiden, ich wünsche euch alles Gute und toi, toi, toi, dass ihr das in den Griff bekommt. Ja, danke schön. Tschüss, Bianca, tschüss, Carsten nochmal. Ciao. Tschüss. Marco, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, Marco, kein Angler. Nein, kein Angler. Kein Tunnelläufer. Auch kein Tunnelläufer. Jetzt bin ich gespannt, was bist du denn? Ja, ein Fetischist. Ein Fetischist? Ja, Strumpfhosen. Strumpfhosen. Damenstrumpfhosen. Ja, ganz genau. Die du... Nicht selber trage. Nein. Ja, das ist auch eine Frage. Ich hätte fragen können, trägst du gerne Damenstrumpfhosen? Nein. Nein. Aber du guckst dir gerne Damenstrumpfhosen an? Ja, oh. Oh, sehr gerne sogar. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen? Marco und die Damenstrumpfhose. Das ist einfach der Anblick. Ja, der also Anblick wenn. Und das Gefühl, den Stoff anzufassen. Also der Anblick, wenn die Mädels die Strumpfhosen tragen, oder wenn du die Strumpfhose ausgezogen auch vor dir liegen siehst? Na, wenn sie getragen wird. Also Damenstrumpfhose mit Dame, ne? Ganz genau. Meine, ganz genau. Das heißt also in den Sommermonaten. Ja, ist schlecht für mich. Also in den Übergangsmonaten. Im Sommer haben die Mädels ja vielleicht keine Strumpfhosen. Nein. Aber ich habe ja noch eine nette Frau. Die trägt hoffentlich Damenstrumpfhosen. Ja, die trägt. Mhm. Wie hat das angefangen, diese Obsession? Wenn ich das wüsste, das fing mit 14, 15 an. Mhm. Da habe ich meinen Katalog nachgeguckt. Mhm. Und da ist mir das aufgefallen. Und ich habe auch gemerkt, dass mich das erregt hat. Mhm. Und darauf ist dann halt ein bisschen mehr geworden, dass dann halt Strumpfhosen darauf wurden. Mhm. Und dass ich das dann gerne fühlen wollte. Das was? Dass das gerne? Dass ich das gerne fühlen wollte. Fühlen wollte, genau. Mhm. Das heißt, wenn du ein Mädel angemacht hast früher, jetzt bist du in festen Händen, ja. Dann war immer erster Blick auf die Beine, hat sie eine Strumpfhose an. Ja, kann man das, so sagen. Das ja, war so ein, das hauptgeil machende Moment. Ja. Mhm. Wie sehr fixiert bist du jetzt im Bereich Erotik und Sex auf diese Strumpfhose? Läuft ohne Strumpfhose gar nichts? Ja, wie du gesagt hast, im Sommer ist schlecht, aber sonst, ich muss sagen, meine Frau steigt auch gut darauf ein, ihr gefällt das auch, machen wir eigentlich fast immer. Wie anmachend sind oder erregend sind für dich denn getragene Damenstrumpfhosen? Das macht mir eigentlich gar nichts. Also das macht mich jetzt nicht mehr an und auch nicht weniger. Achso, also es gab nicht den Fall früher schon mal, wenn du irgendwie eine Freundin hattest, dass du sagst, lass mir deine Strumpfhose hier, wenn du weggehst. Ich will mal ab und zu schnüffeln und so. Nein. Das nicht? Nein. Das nicht. Also das Schönste war immer, wenn sie da nichts drunter hatten, unter der Strumpfhose. Ah ja. Mhm. So, und jetzt bist du in festen Händen, bist verheiratet, eine Frau. Und die geht damit auch ganz locker um. Ja. Mhm. Das hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich ihr das gebeichtet habe oder ihr gesagt habe. Mhm. Aber sie hat es eigentlich ganz gut aufgenommen. Das heißt, die Arme muss ständig Strumpfhosen tragen. Ja, die Arme, ihr gefällt es auch. Sie hat es mal probiert und hat gesagt, das ist ja super. Mhm. Baut ihr die Strumpfhose auch mit immer so in euer Liebesspiel ein? Ja, ja. Immer? Ja. Immer. Mhm. Das heißt also, wenn die Damenstrumpfhose nicht da ist, dann fehlt dir die Hälfte des Spaßes. Kann man das so sagen? Ja, das könnte man so sagen. Ja. Ja. Ich meine, das ist ja okay, ne? Gibt ja ganz viele Männer, die das haben. Und es gibt ja Männer, die das dann noch weiter betreiben, indem sie selbst dann diese Damenstrumpfhosen anziehen. Ne? Ja, Hast du schon mal ausprobiert? Nein, ausprobiert habe ich es noch nicht. Naja, ich meine, warum nicht, ne? Könnte ja sein, dass sich das auch sehr anmacht. Das ist mehr so das Fühlen. So am fremden Körper. Ja. Ich kann nicht anders. Marco erzählte, dass er nicht anders kann, als so richtig auf Damenstrumpfhosen zu stehen, ne? Und Spaß daran zu haben, wenn Frauen die Strumpfhosen anhaben. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss, Marco. Ja, danke schön. Mach weiter so, ne? Danke, tschüss. Okay, tschüss. Jörg, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Hallo, Jörg. Was ist es bei dir? Ich kann nicht anders. Ja, bei mir ist es meine permanente Tatortsucht. Krimi-Tatortsucht? Ja, richtig. Du bist ein Tatort-Fan. Ja, total. Du bist tatortgierig. Ja. Du hast alle Tatorte, die es gab, schon gesehen. Ja. Ehrlich? Ich habe alle schon gesehen. Ach. Wie viel gibt es denn eigentlich? Oh, ich glaube, also es geht jetzt auf 500 irgendwie zu. 500? Die gibt es ja schon ewig lange. Ich weiß, als Kind gab es schon Tatort. Seit 1970, richtig. 70, ne? Seit 1979 bin ich also regelmäßiger Gucker und. Ist ja irre. Es kann also auch die x-te Wiederholung sein, ich gucke mir das trotzdem an. Achso, das heißt, du guckst dir die Wiederholung an und das kann also sein, dass du einen Tatort schon 5, 6, 7, 8, 9 Mal gesehen hast? Ja, auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingstatort? Mein Lieblingstatort ist Parteifreunde. Kenne ich jetzt wieder nicht. Der ist vom Norddeutschen Rundfunk mit Manfred Krug und Charles Howard. Wer ist? Ah, das sind auch deine Lieblingskommissare? Das waren auch meine Lieblingskommissare, ja. Leider sind die ja nicht mehr im Dienst. Die sind leider nicht mehr im Dienst. Ich fand ja ganz sensationell Günther Lamprecht, den ich sowieso sehr verehre als großen Schauspieler. Und der war ja eine Weile auch Tatortkommissar in Berlin. In Berlin, ne? Ganz genau. Ja. Was mir bei dem so ein bisschen gestört hat, der war so ein bisschen Migräne nachgekoppert. Aha. Das hat mir also so ein bisschen, also diesen französischen Kommissar Migré, das hat mir nicht so gut gefallen. Ah. Gut, dann gehen wir erstmal in die ganz andere Schiene. Welcher Tat als Kommissar oder Kommissarin gefällt dir überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht gefiel mir der Schimanski. Ach. Sein Kollege Tanner, der gefiel mir sehr gut. Den fand ich wieder sehr spitze, aber der Schimanski selber gefiel mir gar nicht. Weil Schimanski zu übertrieben ist. Ja, ich glaube schon. Er war, glaube ich, an verschiedenen Punkten wirklich stellenweise zu übertrieben. Obwohl, ich muss sagen, er ist sehr gut angefangen. Also seine ersten Tatortfolgen, die er gemacht hat, die waren unheimlich klasse. Mhm. Und dann hatte er wirklich mal so eine Flaute drinne und zum Schluss hin, da wurde er auch eigentlich wieder wie zu anpassbar. Wobei ich das nachvollziehen kann. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo in einem dritten Programm auch mal so eine Wiederholung gesehen mit Schimanski. Das war mir. Lief eine. Kann sein, ja. Zwei Wochen, richtig. Ja, genau. Das war mir auch zu überzogen, ihn also mit seinen ganzen Attitüden. Du musst doch dann ganz viele Kassetten haben. Du nimmst dir das doch sicherlich auf, ne? Ja, also ich habe sehr viele Kassetten. Wie viel? Ich habe auch sicherlich schon einige Folgen doppelt auf Kassette. Ja. Also ich habe um die 500 Videokassetten. Wahnsinn. Ist es so, dass du jeden Tag dann dir einfach mal so einen Tatort mal einziehst? Oder gibt es auch tatortfreie Tage? Nein, also wie ich mit deiner Regie gesprochen habe, also haben wir festgestellt, dass eigentlich jeden Tag einer läuft. Sei sonntagsabends die 9 und montagsabends bei uns hier in unserem dritten NDR-Fernsehen. Achso, es läuft automatisch so einer, meinst du, im Fernsehen immer? Ja, eigentlich ja. Achso. Dienstags läuft einer, mittwochs läuft einer, donnerstags und freitagsabends immer in der ARD die Wiederholung. Und also meine Lebensgefährtin, die nimmt das Zähneknirschen so hin, aber ich weiß, im Freundeskreis, so ich nerv da schon manchmal dazu. Jetzt erklär mir nochmal, warum du so viel Tatort guckst. Also ich finde das unheimlich faszinierend, dass eigentlich bundesweit, in jeder Region es einen Kommissar gibt. Mhm. Und dass der süddeutsche Kommissar eben schon wieder ganz anders ist wie sein norddeutscher Kollege. Mhm. Und selbst wenn irgendwo mal einer in Pension geht, wie jetzt zum Beispiel bei Manfred Krug und Charles Bauer, dass der Nachfolger schon wieder ganz anders aufgebaut ist, dass man da schon wieder total umdenken muss. Gut, und das gefällt dir? Das gefällt mir sehr gut. Aber was ist jetzt, sagen wir mal, anders am Tatort als, ich weiß nicht, ein Fall für zwei oder der Alte oder was ist alles? Ein Fall für zwei ist, oder Derek oder der Alte, das ist immer so viel zu sehr auf die Figuren gemünzt. Mhm. Und das sind... Mhm. Man weiß auch schon, wie die das dann machen. Mhm. Und beim Tatort ist eben doch eben das Abwechslungsreiche. Und findest du eigentlich, das finde ich nämlich, ist interessant jetzt mit einem Fachmann zu reden, dass die neueren Tatort-Drehbücher zu verwickelt und zu verwurstelt sind und dass die Handlung nicht so stringent ist, wie man das bei den alten Folgen meistens hatte? Teilweise schon, das stimmt. Mhm. Also man kann schon sehen, wenn man gute Regisseure hat wie Martin Gies oder Werner Masten, die achten schon mehr auf gute Sachen dabei. Mhm. Aber so, wobei das auch eine Frage des Drehbuchs ja auch ist. Ne? Richtig. Ich habe ja jetzt seit anderthalb Jahren habe ich ja das Glück, dass ich bei den Radio Bremen Tatorten als Komparse mitmachen kann. Ist es wahr? Das ist doch für dich das Schönste und das größte Glück wahrscheinlich, ne? Super. Das ja, bist du denn generell so an Krimis und Krimiserien interessiert oder expliziert sich das wirklich nur auf den Tatort? Also hauptsächlich auf den Tatort und den Polizeiruf 110 eigentlich auch noch mit hin. Das ist auch nicht schlecht, ne? Der ist auch sehr gut gemacht. Ja, ja. Ich bin ja auch ein Krimi-Fan. Ach! Ja, aber es gibt leider nur 4 Folgen davon, was ich so gerne sehe. Das ist nämlich Miss Marple. Kennst du? Ja, sicher. Miss Marple finde ich grandios. Die habe ich wahrscheinlich schon 100-mal gesehen, die Folgen. Ja, und ich auch immer wieder. Ich mag diese alte Frau, diese Ruth Rutherford. Ich finde die genial. Ich das gut gemacht. Super gut, ja. Ja, was ist der nächste Tatort, den du dir angucken wirst? Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, es kommt einer mit Sophia Behrendt sogar vom Westdeutschen Rundfunk. Ah ja, von uns, vom Westdeutschen Rundfunk. Ja, richtig. Und deine Freundin, deine Partnerin nimmt das Zähneknirschen zu hin. Die nimmt das Zähneknirschen zu hin. Dann müsstest du ja wahrscheinlich doch irgendwann noch belohnt werden mit einer größeren Rolle mal im Tatort. Vielleicht hat es der eine oder andere Kollege gehört, das ist ja eine tolle Sache. Ja, wir müssen Schluss machen. Alles Gute und viel Spaß beim Tatort gucken. Dankeschön. Mach weiter so. Ja, okay, danke. Okay, danke. Ciao. Auch. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.